Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind World. Eigentlich sollte heute ein Tipp erscheinen, das geht aber leider nicht, da sich alles ein bisschen verzögert hat. Der Podcast, der jetzt heute kommt, sollte eigentlich schon den Mittwoch online kommen, aber aus diversen Gründen ging das nicht. Ich habe ja schon Ende letzte Woche über das iPhone 7 gesprochen hier im Podcast, also das iPhone 7 Plus. Und eigentlich wollte ich dann am Mittwoch die Einrichtung der Apple Watch zeigen. Leider war das iPhone defekt, denn der Akku hat sich sehr schnell entladen, woraufhin ich das dann zurückgeschickt hatte. Und dann habe ich diesen Freitag das neue erhalten und habe das dann eingerichtet. Da habe ich jetzt keinen Podcast aufgezeichnet. Das denke ich, wisst ihr ja mittlerweile, wie man das macht. Da gibt es diverse andere Podcasts. Aber die Apple Watch, die habe ich noch nicht damit verbunden. Die habe ich jetzt soeben zurückgesetzt. VoiceOver ist schon aktiviert. Das macht man, indem man den länglichen Schalter an der Apple Watch lang gedrückt hält und dann dreimal die Kronentaste drückt, also die Taste, die man auch drehen kann. Und dann aktiviert sich nach einer längeren Wartezeit, ich habe die erste Generation noch von 2015, der Apple Watch, dann aktiviert sich nach längerer Wartezeit eben VoiceOver. Und heute möchte ich mal die Apple Watch einrichten, sie mit meinem iPhone koppeln, da gibt es ja auch die spezielle Watch-App und das schauen wir uns alles auf jeden Fall mal an. Ich hoffe mal, dass ihr mich jetzt auch noch gut hören könnt. Ich habe jetzt die Apple Watch hier auf jeden Fall mal bei mir in der Hand. Links und rechts hat man das Armband. Ich habe VoiceOver jetzt ja schon an, hatte ich ja vorhin gesagt. Und zu mir, ich habe also dieses Standardarmband noch dran. Und zu mir zeigt jetzt die glatte Seite. Das heißt, da wo das Mikrofon und der Lautsprecher ist. Ich drehe es mal so hin, wie wenn es am Handgelenk wäre. Und zwar hat man dann links den Lautsprecher und das Mikrofon und rechts, das obere ist das drehende Rädchen, also die Krone, die man auch drücken kann, dann aktiviert sich die Apple Watch und darunter die längliche Taste, mit der man unter anderem in das Dock kommt, dazu vielleicht später noch mehr. Erstmal soll es ja nur um die Einrichtung gehen. Und diese Taste ist auch dafür da, um die Apple Watch ein- bzw. auszuschalten. Also wie der Power-Knopf am iPhone. Sperren kann man sie damit nicht. Das macht man, indem man die Hand aufs Display legt und also die ganze Hand das Display eben abdeckt. Und mit der Power-Taste kann man sie, wenn man sie einmal drückt, die Power-Taste, kann man die Apple Watch eben aktivieren. Oder man hebt das Handgelenk, dann aktiviert sich die Apple Watch auch, also einfach wenn man den Arm hebt, das kann man aber auch abschalten. Wenn man die Krone drückt, dann aktiviert man die Apple Watch auch. Und wenn man lang die Taste gedrückt hält, schaltet sich die Apple Watch ein, wenn sie aus ist. Und wenn man sie lang gedrückt hält bei eingeschaltetem Zustand, kommt der Ausschalten-Dialog. Ich hatte ja vorhin was vom Dock erwähnt, das schauen wir uns mal in einem anderen Podcast an. Denn das würde hier auf jeden Fall den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn ich hier noch das ganze System der Apple Watch erklären würde. Und deshalb fange ich jetzt mal an mit dem Einrichten und da drücke ich einfach mal die Power-Taste. Und tippe einmal auf das Display. Also hier funktioniert VoiceOver wie am iPhone, links und rechts wisch. Doppeltippen. Deutsch. Sprache der Apple Watch auf Deutsch stellen. Rechts wischen. Abbrechen. Annehmen. Taste. Ja, und die Bedienung ist einfach, wie ihr es kennt. Annehmen. Zurück. Zurück-Taste. Region auswählen. Überschrift. Deutschland. Auswahl. Deutschland. So. Jetzt wische ich hier rum. Und jetzt müssen wir kurz warten, bis VoiceOver wieder etwas sagt. Ich glaube, die startet dann sogar neu. Das ist gar nicht genau dokumentiert hier, weil man da auf dem Display keinerlei Feedback bekommt. Die Apple Watch hat ja auch Force Touch drin, also nicht 3D-Touch, sondern es gibt nur einen festen Druck. Ah, jetzt meldet sie sich wieder. Es gibt noch nichts auf dem Display zu entdecken. Also nochmal warten, ein bisschen. Nochmal kurz zu Force Touch, also beim iPhone habe ich es ja schon gezeigt im Podcast, da gibt es unterschiedliche Druckstufen, bei der Apple Watch gibt es eben nur einen festen Druck und dann kann man kontextbezogene Optionen auswählen. Infos zur Apple Watch App. Taste. Zurück-Taste. Infos. Zum Koppeln öffne die Apple Watch App auf dem iPhone und tippe auf Koppeln starten. Koppeln starten. So, ich öffne jetzt mal Apple Watch manuell koppeln. Ich öffne jetzt mal das iPhone. Ich lege kurz die Apple Watch hier hin. Mail. Keine ungelesenen iCloud der Watch. Watch. Hallo. Wenn du eine Apple Watch hast, kannst du sie hier mit einem iPhone koppeln. Koppeln starten. Koppeln starten. Hinweis. Verbindung herstellen. Achte beim Konfigurieren der Apple Watch darauf, dass dein iPhone mit einem WLAN oder Mobilfunknetz verbunden und Bluetooth aktiviert ist. Okay. Okay. Okay. Koppeln starten. Taste. Ja, Bluetooth aktiviere ich noch schnell. Kontrollzentrum. Flugmodus. Bluetooth. Ein. Fotos von einer App. Koppeln starten. Taste. Koppeln starten. Abbrechen. Taste. Apple Watch vor die Kamera halten. Die Uhr im Rahmen ausrichten. Gelber Ausrichtungsbereich. Apple Watch manuell koppeln. Taste. Das machen wir, weil ich da nicht sonderlich gut bin, die auszurichten. Da wird dann auf der Apple Watch ein Code angezeigt. Ich mach das mal. Apple Watch. Abbrechen. Taste. Tippe auf die Infotaste auf der Apple Watch, um den Namen anzuzeigen. Tippe dann auf den entsprechenden Namen in der Liste unten. Über Geräte. Über Apple Watch 61255. Das ist die. Darauf tippen. Apple. Abbrechen. Taste. Gib den sechsstelligen Code ein, der auf der Apple Watch angezeigt wird. 465988. 1, 4, 6, 5. Löschen. 9, 8, 8. So. Habe ich eingegeben und es geht jetzt hier auf dem. Das Apple-Logo umringt von vielen feinen Linien zeigt an, dass das Koppeln abgeschlossen wurde. Bild. Ich werde das mal anders machen, dass ihr hört, was die Apple Watch auch nebenher macht. Ich werde jetzt mal hier so, ich hoffe, das geht. Nee. Deine Apple Watch ist gekoppelt. Überschrift. Naja, auf jeden Fall. Ich mach sie mal lauter. 100%. So, dann könnt ihr auf jeden Fall mithören, was hier passiert. Das ist bestimmt für den einen oder anderen. Weil, wenn man hier am iPhone, jetzt bin ich ja gekoppelt per Bluetooth. Das heißt, Bluetooth muss immer an sein, wenn man die Apple Watch benutzt. Und dann wird das eben gekoppelt und dann läuft das ja mit dem iPhone. Denn die Apple Watch läuft ja nicht mit dem, also an sich, mit dem System. Natürlich hat sie auch ein Betriebssystem, aber natürlich läuft das auch per Bluetooth, denn das ist nur eine Unterstützung zum iPhone. Dazu aber später noch mehr. Apple Watch konfigurieren. Taste. So, da klicke ich jetzt doppelt. Handgelenkeinstellung. Überschrift. Foto der Apple Watch mit einem 42. An welchem Handgelenk wird die Apple Watch getragen? Links. Taste. In Arbeit. Wenn ich hier weitermache am iPhone, geht es auf der Apple Watch auch weiter. Das heißt, das Display verändert sich auch und VoiceOver liest das dann auch vor. Das werden wir später noch hören. Nutzungsbedingungen. Per E-Mail senden. Akzeptieren. Taste. Hinweis. Nutzungsbedingungen. Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen für WatchOS. Abbrechen. Akzeptieren. Akzeptieren. Textfeld. Bearbeiten. example@icloud.com. Zeichenmodus. Einfügemarke am Anfang. Ja, da gibt man jetzt schnell seine Apple-ID und das Passwort ein. Weiter. Das habe ich jetzt alles eingegeben. Die Apple Watch hat sich in der Apple Zwischenzeit Überschrift gesperrt und jetzt hat VoiceOver irgendwas gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Los 4LP App Passwort eingeben. Verschlüsseltes Textfeld. So, da muss ich jetzt nochmal das Passwort eingeben, warum auch immer. Weiter. Grau dargestellt. Und dann warten wir mal ab. Apple ID. Überschrift. Apple ID überprüfen. Das wird aktuell gemacht. Mal schauen, was auf der Apple Watch gerade zu sehen ist. Ich hoffe, man kann es verstehen. Setze die Konfiguration auf deinem iPhone fort. Ah, jetzt muss ich es also auf dem iPhone fortsetzen. Dann schauen wir mal. Weiter, Apple ID. Weiter, weiter. Grau, weiter. Grau dargestellt. Taste. Hier wird allerdings noch gerade die Apple ID überprüft. Apple ID in Arbeit. 9 in Arbeit. Routenprotokoll aktivieren. Ah. Taste. Zurück-Taste. Trainingsroutenprotokoll. Überschrift. Routenprotokoll aktivieren. Taste. Routenprotokoll deaktivieren. Was ist das? Die Apple Watch App Workout verwendet einen Standort, um bei Outdoor-Trainingsrouten und lokale Wetterinfos aufzuzeichnen. Also ich bin jetzt hier natürlich nicht drauf eingegangen, was die Apple Watch kann, für was sie gut ist und so weiter. Das sagte ich ja vorhin schon, auch die eben Funktionalitäten und so und dass sie mit dem iPhone verbunden ist und eben eine Unterstützung dafür auch ist. Da werden wir uns mal in einem späteren Podcast noch befassen. Wobei es wahrscheinlich einfach eigentlich sogar sinnvoller wäre, wenn ich den Podcast hier dann erst danach veröffentliche, aber das macht, denke ich mal, nichts. Was ist das? Die Apple Watch App Workout verwendet einen Standort. Ja, ich aktiviere das Routenprotokoll. Routenprotokoll aktivieren. Routen, geteilte Einstellungen. Überschrift. Foto einer Apple Watch mit einer Reihe. Die Einstellungen für Ortungsdienste. Mein iPhone suchen. Siri. WLAN-Anrufe sowie Diagnose und Nutzung gelten für das iPhone und die Apple Watch. Und wenn die Ortungsdienste auf dem iPhone aktiviert wurden, verwende die Apple Watch einen Standort für bestimmte Zifferblätter ebenfalls. Okay. Taste. Okay. Apple Watch Code. Überschrift. Apple Watch Code. Foto einer Apple Watch. Code erstellen. Taste. Langen Code eingeben. Was ist das? Wenn ein Code. Code nicht hinzufügen. Taste. Das mache ich jetzt mal nicht. Code nicht. Aktivität. Überschrift. Foto einer Apple Watch mit Aktivitätsringen. Aktivität konfigurieren. Taste. Was ist das? Du kannst einige Infos über dich eingeben. Und überspringen. Taste. Das können wir machen. Was ist. Aktivität konfigurieren. Aktivität. Zurücktaste. Aktivität konfigurieren. Die Aktivität-App hilft dir, gesünder zu leben. D. Hab Geburtsdatum, keine Angabe. Die Aktivität-App hilft dir, gesünder zu leben. D. H. Weniger sitzen, mehr bewegen und jeden Tag etwas Sport treiben. Gib einige Infos ein, um Aktivität zu konfigurieren. Also das merkt man, die Apple Watch ist ein Fitnessgerät, aber auch eine Uhr wegen den Zifferblättern. Und sie muss immer mit dem iPhone verbunden sein, weil sonst viele Apps gar nicht funktionieren, denn die Apple Watch greift immer auf die Daten auf dem iPhone zu. Deshalb muss Bluetooth immer aktiviert sein, wenn man die Apple Watch benutzen möchte, also komplett. Es gibt auch native Apps, aber ja, also ich denke mal, ihr habt das verstanden, was ich meine. Ich habe das doch noch hier gesagt, weil ist ja eigentlich auch ganz sinnvoll, wenn man das weiß. Geburtsdatum, keine Angabe. Ich werde das jetzt mal eingeben und dann hören wir uns gleich wieder. Taste, Zurücktaste. Ja, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Man gibt da eben seine Daten ein und dann folgt dieser Bildschirm. Bewegung Tagesziel. Überschrift. Lege ein tägliches Bewegungsziel in Kalorien fest, das darauf basiert, wie aktiv du bist bzw. sein möchtest. Überschrift. Auswahl. Wenig. Taste. Mäßig. Taste. Sehr. Taste. Auswahl. Sehr. 1210 Kalorien. Verringern. Taste erhöht Bewegungsziel einstellen. Taste. Bewegungsnotruf SOS. Überschrift. Weiter. Taste. Weitere Infos. Du kannst die Rettungsdienste direkt von deiner Apple Watch anrufen, wenn sie mit deinem iPhone verbunden ist. Genau, das muss eben damit verbunden sein, weil anrufen kann man mit der Apple Watch ja auch. Wir werden da nochmal einen extra Podcast drüber machen. Du die Seitentaste gedrückt hältst. Außerdem kannst du Notfallkontakte auswählen, die benachrichtigt werden, wenn du Notruf SOS auslöst, indem du sie in deinen Notfallpass in der Health-App auf dem iPhone hinzufügst. Die Health-App schauen wir uns dann auch noch an. Es gibt ja auch mit iOS 11 auch die Möglichkeit, sogenannte Emergency Calls jetzt zu machen. Also auch Notruf SOS. Und die Seitentaste ist eben das, was ich als Power-Taste vorhin bezeichnet habe. Du kannst dir weiter verfügbare Apps installieren. Überschrift. Genau, jetzt kommt das. Da brauchen wir natürlich auch das iPhone zu. Das wird ja auch alles über das iPhone eingerichtet und dann wird das alles mit dem iPhone synchronisiert. Deshalb brauchen wir auch immer die Bluetooth-Verbindung und eben ein iPhone in Reichweite. Foto einer Apple Watch mit einer Alle installieren. Taste. Wenn ich diese Schaltfläche antippe, werden alle Apps, die auf dem iPhone sind und auf der Apple Watch eben dafür verfügbar sind, im App Store steht das immer mit Apple Watch App oder so, werden dann auf der Apple Watch installiert. Später auswählen. Taste. Können wir auch machen, aber ja, dann können wir das in der Watch-App machen. Die schauen wir uns übrigens in dem Podcast hier vielleicht noch ganz kurz an. Ich werde aber alle installieren auswählen. Später auswählen. Alle. Was ist? Einige deiner iPhone-Apps funktionieren öfter, auch auf deiner Apple Watch. Du kannst all diese Apps jetzt installieren oder später mit der Apple Watch-App auf deinem iPhone nur die gewünschten Apps auswählen. Einige. Was? Alle installieren. In Arbeit. Seite 2 von 3. Ja, die Apple Watch sagt jetzt synchronisieren 0% und das läuft jetzt eben über Bluetooth. In der Zwischenzeit kann ich ja nochmal ganz kurz das Thema nochmal anschneiden mit der Apple Watch an sich. Also die Apple Watch ist ja eine Uhr für die, die das eventuell noch gar nicht wissen. Und zwar eine rechteckige Uhr, ich habe es im 42mm Gehäuse. Die gibt es auch im 38mm Gehäuse für ja, kleinere Handgelenke oder eben für weibliche Personen. Aber ich habe die 42mm und die erste Generation, die 2015 rausgekommen ist. Die Apple Watch verfügt über ein Touchscreen, die sogenannte Power-Taste, also Seitentaste, auch genannt die Digital Crown, die Krone, die man auch drücken kann und drehen kann, ein Mikrofon, ein Lautsprecher und ein induktives Ladepad. Das heißt, die Apple Watch wird geladen über Induktion, da wird das dann draufgelegt und dann lädt sie. Ja, die Software der Apple Watch heißt watchOS und aktuell läuft hier drauf watchOS 3.2.2, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt hat sie sich gerade gesperrt, das ist also der Sperrton. Ich hoffe, dass man das alles hört und die Apps werden jetzt eben... Hinweis, deine Apple ID und Telefonnummer werden jetzt für eine Search und FaceTime auf einer neuen Apple Watch verwendet. Ja, und die Apps werden da jetzt eben synchronisiert. Wenn du dich... Okay, Taste. Ja, auf okay. Okay, Zurücktaste. Die Meldung bekomme ich jetzt auch auf anderen Geräten. So. Und nochmal zurück zum Thema mit der Apple Watch an sich. Also man kann mit der Apple Watch Kalorien messen, man kann den, nicht den Blutdruck, aber die Pulsfrequenz messen. Man kann Siri auch nutzen, indem man die Krone lang gedrückt hält. Dann gibt es noch auch die Aktivität, das haben wir ja vorhin eingestellt. Und dann kann man mit der Watch auch Workout machen, also Fitness und so weiter. Cross-Training wird unterstützt und gehen Indoor und Outdoor und laufen Indoor, Outdoor, Stepper und so weiter. Also da kann man viel machen. Mit der Series 2, also die letztes Jahr erschienen ist, kann man auch schwimmen gehen. Das ist auch ganz interessant für diejenigen, die das möchten. Aber die Apple Watch unterstützt noch längst nicht alle Sportarten, die es eigentlich so gibt. Es gibt zwar auch den Punkt Sonstiges und dann wird das halt so gezählt, wie wenn man Outdoor läuft oder geht. Das schauen wir uns aber auf jeden Fall in einem Extra-Podcast nochmal an. Und ich denke mal so, dass ihr jetzt erstmal die Hintergrundinfos wisst, dass die Apple Watch immer mit dem iPhone verbunden sein muss und ja, Apps hat sie, Zifferblätter und so weiter. Da kann man einiges einstellen, aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall, dass die Apple Watch im iPhone verbunden sein muss und ganz wenig eventuell, was sie kann. Schauen wir mal auf dem iPhone hier weiter. Zurücktaste. Apple Watch wird synchronisiert. Synchronisieren. 41%. Ah ja, das dauert noch weiter. Und ich werde mich dann wieder melden, wenn das fertig ist. Ist gerade noch eingefallen, übrigens, an diejenigen, die sich noch dafür interessieren, wie die Apple Watch und so funktioniert, man kann natürlich auch Infos zur Apple Watch in der Watch-App aufrufen, wenn man keine Watch hat. Wenn ihr nicht auf den anderen Podcast warten möchtet, da erklärt Apple auch selbst einiges. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Deutsch ist, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es auf Deutsch war. Jetzt warte ich noch, bis das fertig synchronisiert ist und dann hören wir uns wieder. Willkommen bei der Apple Watch App. Und da sind wir. Die Apple Watch ist eingerichtet. Mal schauen, was auf der Apple Watch ist. Die scheint gerade neu zu starten, denn wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts. Naja, warten wir mal ab. Wir schauen mal hier auf dem iPhone weiter. Meine Uhr, ändere Einstellungen. Organisiere Apps und passe deine Zifferblätter an. Zifferblätter. Entdecke neue Zifferblätter und füge sie deiner Sammlung in meiner Uhr hinzu. App Store. Für die Apple Watch die Seite Apps entdecken und laden. Okay. Taste. Apple Watch. Meine Uhr. Zurücktaste. Da muss ich noch ganz kurz was sagen zu, weil ja hier gesagt wurde, in dem App Store soll man da suchen. Man kann auch im normalen iOS App Store, also wenn man in den App Store einfach vom iPhone geht, dann eine App suchen und dann sieht man mit Apple Watch App, wenn man die dann herunterlädt und alle installieren ausgewählt hat, ist die auch automatisch auf der Apple Watch. Wenn man das nicht ausgewählt hat, muss man die App eben noch extra auswählen. Das schauen wir uns dann gleich noch kurz an. Schauen wir mal, in welcher Sektion wir jetzt gelandet sind. Apple Watch, Überschrift, Apple Watch von Manuel, Aluminium, 42mm, Taste, weitere Infos, neue Apple Watch koppeln, Auswahl, meine Uhr, Tabulator. 1 von 4. Und hier haben wir jetzt die Tabulatoren, die ja vorhin schon beschrieben wurden. Zifferblätter, App Store, Tabula, meine Uhr, Zurücktaste, meine Uhr, Überschrift. Hier haben wir jetzt die ganzen Zifferblätter. Apple Watch, meine Zifferblätter. Zifferblätter bearbeiten. Aktivität digital. Aktivität. Zahlen. Utility. Modular. Pflicht. Bewegung. Astronomie. Farbe. Solar. Zeitraff. Chronograph. Minimount. Mickey Mouse. Foto. Foto. X-Lage. Komplikat. Mitteilungen. App Leer. Dock. Allgemein. Taste. Helligkeit. Töne. Code. Daten. Aktiv. Atmen. Fotos. Health. Kalender. Karten. Kontakt. Mail. Musik. Nachricht. Telefon. Wallet. Wetter. Wörter. Keynote. Weitere. Auswahl. Meine Uhr. Tabulator. Hier sind übrigens dann die ganzen Apps, die für die Apple Watch auch verfügbar sind. Keynote. Installieren. Taste. Die zum Beispiel Keynote. Doppeltipp. Auswahl. Keynote. Meine Uhr. Keynote. App auf Apple Watch anzeigen. Ein. Und wenn ich hier ausmache, dann wäre die gelöscht. Also der Schalter muss nur auf 1 sein, dann wird sie installiert. Meine Uhr. Keynote. Installieren. Taste. Ja, und so ist das. Das andere schauen wir uns an in einem Extra-Podcast, denn das würde hier den Rahmen sprengen. Die Besonderheiten der App und was man damit alles machen kann, zu zeigen. Und damit wäre die Apple Watch eingerichtet. Ich werde jetzt noch ganz kurz aufs Zifferblatt schauen. Mal gucken, was es da zu entdecken gibt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder in einem neuen Podcast, wo ich mal die Apple Watch grundlegend erklären werde. Bewegen, 3 Kalorien. Bewegen, 0%. Trainieren. 1%, stehen, 0%, 20 Uhr 48 und 37 Sekunden, neues Training,